Was halten Sie von diesen Punkern, die da vorne im Haus... So schnell wie möglich raus. Warum? Warum? Weil nur Unfrieden gestiftet wird. Warum? Welcher Unfrieden? Die können sich mit den anderen Menschen nicht vertragen. Wir schaffen, kaufen, saufen, immer mit der Masse laufen, fertig los und springen, lesen und tun eins für nichts gewesen. Heiraten und Kinder kriegen mit 60 unter der Erde liegen. Von der Wiege bis zum Grab, passt sich an jedem Tag. Lauf doch weiter, dem Mainstream hinterher. Sich anzupassen ist gar nicht so schwer. Schall die Glotze ein und dein Gehirn aus. Konsumier, konsumier, produzieren, vegetier. Ficken, Alkohol, Brot und Spiele, das ist toll. Nur nicht denken, nur nicht fragen, ich höre nichts, fühle nichts, seh nichts, sag. Alle Menschen auf der Welt streben nach dem großen Geld. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Lauf doch weiter dem Mainstream hinterher. Sich anzupassen ist gar nicht so schwer. Schall die Glotze ein und dein Gehirn aus. Konsumier, konsumier, produzier und vegetier. Zu jeder Zeit, stillgestanden, sei bereit. Eine Wahl, die hast du nicht, das Leben schickt dich auf den Strick. Jeder gottverdammte Tag ist ein Nagel für dein Tag. Dreckig klares Kapital, denn du bist ihm scheißegal. Lauf doch weiter dem Mainstream hinterher. Sich anzupassen ist gar nicht so schwer. Schall die Glotze ein und dein Gehirn aus. Konsumier, konsumier, produzier und vegetier. Lauf doch weiter dem Mainstream hinterher. Deine eigene Meinung, die hast du längst nicht mehr. Du passt dich an, wo es so geht, du bist immer konform. Du lebst wie ein Roboter, du lebst doch für die Norm. Aus!